Deutschlandfunk Kultur Tonart. Iron Maiden sind eine Institution in der britischen Musikgeschichte. Im Dezember 1975 wurde die Band gegründet im Londoner Stadtteil East Leighton. 1980 erschien dann ihr erstes Album und seitdem sind Iron Maiden nicht mehr wegzudenken aus dem internationalen Heavy Metal Zirkus. Das Maskottchen, diese blutrünstige Horrorpuppe Eddie, kennen Sie ja vielleicht, die ist auf allen Albumcovern drauf. Über die Band gibt es schon eine ganze Reihe von Bildbänden und Monografien. Jetzt ist auch noch eine inoffizielle Iron Maiden Bibel dazu gekommen. Die hat der kanadische Musikjournalist Martin Popoff gerade veröffentlicht unter dem Titel Hallowed Be Thy Name. Arndt Peltner hat das Buch für uns gelesen. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. So beginnt einer der bekanntesten Songs von Iron Maiden, The Number of the Beast, von jener Band, die seit nunmehr 45 Jahren die Garde der New Wave of British Heavy Metal anführt. Alles begann in den späten 1970er Jahren, als in England eine neue Generation von Hardrock-Musikern zu den Gitarren griff. Neben Motorhead, Venom und Judas Priest eben auch Iron Maiden, die mit ihrem teils in den Progressive Rock abdriftenden Metal-Sound erfolgreicher als all ihre Mitstreiter wurden. Just what I saw. Der kanadische Autor Martin Popoff hat sich in seinem neuen Buch mit genau dieser Band beschäftigt. Herausgekommen ist das 666 Seiten umfassende Werk Hallowed by Their Name, The Unofficial Iron Maiden Bible. Und das lässt wirklich nichts aus für Maiden-Fans. I'm a fan. They're not my favorite band in the world. Ich bin Fan. Sie sind nicht meine absolute Lieblingsband. Normalerweise liste ich da erstmal Black Sabbath, ZZ Top und AC/DC auf. Vielleicht auch Blue Oyster Cult. Aber ja, man muss Fan sein, um so ein Buch zu schreiben. Ich habe die Jungs über viele Jahrzehnte hinweg mehrfach interviewt und war total begeistert davon, wie sie die New Wave of British Heavy Metal dominiert haben. Ich habe sie in der Vergangenheit oft live gesehen, aber ich liebe auch viele ihrer neueren Alben. Also, sie gehören definitiv zu den Bands, die ich absolut bewundere. Michael Popoff hat diese Iron Maiden Bibel auf Dutzenden von Interviews, die er selbst über die Jahrzehnte mit Bandmitgliedern geführt hat, aufgebaut. Dazu Unmengen an Artikeln und Berichten über die Band ausgewertet. Herausgekommen ist keine Einführung für jemanden, der noch nie etwas von Iron Maiden und der britischen Schule des Heavy Metal gehört hat. Ganz im Gegenteil, Popoff setzt ein Vorwissen und auch einen Zugang zu dieser britischen Schule des Metal durch viele Querverweise auf andere Bands und Events voraus. Yeah, this is a pretty scholarly book. Es ist schon ein eher wissenschaftliches Buch. Es hat immerhin 666 Seiten und 300 oder 400 Bilder. Aber wie bei jedem meiner Bücher über eine Band ist jedes Kapitel ein Albumtitel. Ich gehe jeden Song durch, dazu bekommt auch noch jedes Soloalbum von Sänger Bruce Dickinson ein Kapitel. Es ist also wirklich mehr etwas für eingefleischte Fans. Es ist das schwerste Buch, das ich je geschrieben habe. Ich glaube, es wiegt 2,6 bis 2,7 Kilogramm. Ich kann also nicht einfach sagen, das ist eure Einführung in Iron Maiden. Das ist eine lockere, leichte Lektüre über Iron Maiden. Nein, ich glaube, dass es eher die eingefleischten Fans verstehen werden. Michael Popoff beschreibt in seinem Werk den Einfluss und die Bedeutung von Iron Maiden als riesig für das Genre des Heavy Metal. Er ordnet sie als zweitwichtigste Metalband aller Zeiten ein, hinter Metallica und sogar noch vor Black Sabbath. Auch nach 45 Jahren landen ihre Alben noch immer in den Top 10, ziehen sie noch immer auf ihren Tourneen Hunderttausende von Fans an. Und dabei nicht nur die alten Herren, die mit ihnen in den letzten 5 Dekaden gealtert sind. They've remained the most faithful to that sound. Sie sind diesem Sound und Look treu und haben ihn nie wirklich verändert. Ich glaube, die Fans schätzen es, dass sie irgendwo in der Zeit stehen geblieben sind. Sie sind im Grunde bodenständige Typen. Sie haben kaum Drama gemacht und sind seitdem einfach für ursprünglichen klassischen Heavy Metal eingetreten und nie wirklich von diesem Weg abgewichen. Die Iron Maiden Bible ist ein Buch, durch das man sich richtig gehend durcharbeiten muss. Aber es macht Spaß, auf diesen musikalischen Spuren zu wandeln, dabei immer mal wieder alte Iron Maiden Songs und Lieder anderer Bands jener Tage, wie von Saxon oder Def Leppard, aufzulegen. Am Ende steht vor allem eine Anerkennung der Leistung von Iron Maiden. Ein wichtiger Punkt bei ihnen ist, dass sie im Vergleich zu anderen klassischen Rockbands ständig neue, gute Musik herausbrachten und sich immer wieder neu bemühten. Sie bauten dabei immer wieder neu auf ihrem musikalischen Fundament auf und verließen sich nicht nur auf ihre alten Hits. Hallowed be thy name, so hieß dieser Song von Iron Maiden und so heißt auch ein neues Buch, das gerade über die Band erschienen ist. Vor kurzem hat es der englische Verlag Schiffer Publishing veröffentlicht. Es kostet umgerechnet gut 50 Euro und hat, wie könnte es anders sein, 666. Von Iron Maiden. Das Album macht die Band zu Superstars. Es hat sich bis heute mehr als 20 Millionen Mal verkauft und fehlt praktisch auf keiner großen Albenbestenliste. Aber nur wenige Alben der Musikgeschichte waren auch so umstritten. Von konservativ rechten religiösen Kreisen in den USA wurde das Werk sogar als Teufelswerk bekämpft. Es kam zu Plattenverbrennungen und Plattenzertrümmerungen. Letzteres, weil beim Verbrennen womöglich satanische Dämpfe entstünden. Sachen gibt's. Passiert übrigens immer, wenn man Kunststoffe verbrennt. Tja, wie so oft wurde da wohl der Überbringer der schlechten Nachrichten für das Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht, aber dazu später. Ach ja, und ein Hörerwunsch ist The Number of the Beast auch. Uhab schreibt uns auf meilensteine@swr.de. Frage mich, wann ihr mal eine Sendung zur besten Metalband ever bringt. Iron Maiden. Die Antwort ist jetzt. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Und so klingt The Number of the Beast, der Opener. Das seltsam, für meinen Geschmack etwas rumpelige Invaders. Oder der Titeltrack The Number of the Beast. Und die letzte Nummer auf dem Album, von vielen als der beste Heavy-Metal-Song aller Zeiten bezeichnet. Hallowed be thy name. Aus der SWR Musikredaktion ist dabei unser Mann für die harte Gangart, Patrick Schütz. Hallo Patrick. Hallo. Hi. Einen Gast haben wir heute auch wieder dabei. Ich begrüße den Musikjournalisten, Musiker und Autor Christoph Leim. Hallo Christoph, willkommen im SWR Meilensteine Podcast. Hallo und guten Tag zusammen. Christoph, du bist von Berufswegen als Gitarrist und Musikjournalist ganz tief drin im Thema Rock und Metal. Und du bist ein Kollege. Was sind deine aktuellen Projekte? Ja, ich schreibe tatsächlich seit über 20 Jahren über Musik und tatsächlich vor allen Dingen über Krachmusik. Vielleicht, weil ich ja dann ärgerlicherweise selber doch nicht Rockstar geworden bin, obwohl ich die Frisur dazu hatte. Ich war lang beim Metal Hammer, auch mal als Chefredakteur und so weiter und habe vor ein paar Wochen sogar mein erstes Buch rausgebracht. 101 Rock Stories heißt das. Da sind so viele Rock'n'Roll-Anekdoten drin. Axl Rose wollte mal David Bowie verhauen oder Bon Jovi hat ein Duett mit R2-D2 gesungen. So Zeug. Damit gehe ich auch auf Tour, wenn man mich denn lässt. Und weil ich eben gern Musikgeschichten erzähle, mache ich auch mit meinem Kollegen Tobi Wienke den You Discover Podcast. Stories Rock Popkultur steht da drunter. Also da reden wir über Anekdoten, manchmal auch von Platten. Ich glaube, wenn wir vier an einem Tresen stehen würden, würden uns die Themen nicht ausgehen. Musik, Nerdkram und Rock'n'Roll-Geschichten. Daneben höre ich natürlich viel Musik ständig, wie wir alle eigentlich und immer wieder auch Klassiker, eben wie Number of the Beast von Maiden. Ja, was macht die Platte für dich ganz persönlich zum Meilenstein? Erstmal generell weiß ich ja oder wissen wir alle, dass das Album eine Blaupause ist für ein Genre oder für eine Ära eines ganzen Genres, vielleicht sogar die goldene Ära. Und Maiden sind ja auch so ein bisschen Branchenprimus neben der anderen Band mit dem großen M. Und das ist ihre erste Sternstunde, so was Einfluss angeht und Verkaufszahlen und so weiter. Das wissen wir alles. Und erstes Album mit Bruce Dickinson, auch nicht ganz unwichtig, der Bursche. Aber für mich privat, und so wird es vielen gehen, war Number of the Beast eine der ersten Platten, die so im Freundeskreis rumgegeistert sind. Also meine Landmetaller-Homies und ich haben wir alle irgendwie eine Vinyl irgendwo hergekriegt und dann zum Lidl und eine BASF Chrome extra gekauft und dann Seventh Copy of a Seventh Copy und dann über einen Schulhof. Und das war eine dieser Platten. Damals gab es natürlich auch noch nicht so viele und dann stand die auch raus, weil sie auch eine der besten war, was diese Musik anging, die dann im Freundeskreis, der dann sich mehr auf härtere Klänge irgendwie ausgerichtet hat, die da rumging. Und die Platte habe ich oft gehört, war natürlich sehr begeistert. Ich habe sogar den Text von Children of the Damned mit Papas Schreibmaschine abgetippt und dann das Papier mit Tesa an den Schrank im Kinderzimmer gehängt. Das weiß ich noch, was er bedeutet. Also verstanden habe ich ihn trotzdem nicht, ist klar. Und deine Eltern hat es wahrscheinlich verstört. Ja, die fanden die Poster auch immer ganz, ganz komisch. Die Monster, hat der Papa immer gesagt. Und also da geht's mir ja... Und das war nicht mal Slayer zu dem Zeitpunkt, das waren ja nur Maiden mit ihren Topfhaarschnitten. Ne? Ja. Natürlich ging's mir mit Maiden wie uns allen, die haben mein Ohr geprägt, was diese Musik angeht, ganz klar. Ne? Also die waren ja nicht mit die Ersten, die waren ja auch mit die Besten. Und auf der Scheibe, Number of the Beast, muss man sagen, sind, da könnte man auch wieder eine Kiste Bier leer diskutieren, ihre besten Stücke drauf. Okay, Patrick, 1982, was war damals los in der Welt, in der Musik und speziell bei Iron Maiden? Ja, vor allem in Großbritannien war jede Menge los. Eisern sollte nämlich 82 nicht nur die Musik von Maiden sein, sondern auch die Politik von England. Margaret Thatcher, die eiserne Lady, war Premierministerin in Großbritannien und wollte dem Land wieder zu neuem Aufschwung verhelfen und musste sich zwischendurch noch um den Falklandkrieg zwischen Großbritannien und Argentinien kümmern, den UK dann hinterher für sich entschieden hat, sagen wir es mal so. In Amerika regierte seit einem Jahr der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan, der mit 69 Jahren der damals älteste vereidigte Präsident der Vereinigten Staaten, weil wir wissen, mit Donald Trump hatte sich das danach geändert. Und in Deutschland wird Helmut Schmidt nach einem Misstrauensvotum von Helmut Kohl als Bundeskanzler abgelöst. Auch in der Wissenschaft ging es voran. In Erlangen kommt in Deutschland das erste im Reagenzglas erzeugte Kind auf die Welt. Also das erste Kind, das durch künstliche Befruchtung entstanden ist. Und das wurde gefeiert. Vor allem auch viel mit Musik bestimmt. Vor allem mit der Musik der neuen deutschen Welle. Allem voran auch die Spider-Murphy-Gang. Sehr erfolgreich mit dem Hit Skandal im Sperrbezirk. 32, 16, 8. Wir wissen Bescheid. Und im Kino feierten wir vor allem Sylvester Stallone mehrfach. Denn er ist zum dritten Mal auf die Leinwand gekommen als Rocky. Er durfte gegen Clubber Lang kämpfen. Also B.A. Baracus oder Mr. T. Und er wurde zum ersten Mal zu Rambo. Fast fürs Herz gab es auch im Kino. E.T. wollte nach Hause telefonieren. Telefonieren. Nach Haus. Nach Haus. Springen wir wieder zurück auf die Insel. Da wurde damals ganz viel Synthie-Pop gehört. Und er freute sich großer Beliebtheit mit Bands wie Depeche Mode, Soft Cell, die Eurythmics und viele andere. Die Pet Shop Boys waren auch mit dabei. Und einige andere junge Bands hatten Geschmack dran gefunden, die Kraft und Power von Bands wie Black Sabbath und Deep Purple zu nehmen und mit der Energie und dem Tempo der Punk-Szene der 70er zu mischen. Und daraus entstand dann eben die New Wave of British Heavy Metal mit Bands wie Angel Witch, Saxon und eben auch einer Band, und hier schließt sich der Kreis, die den wundervollen Namen Iron Maiden trägt. Und die hatten sich einvernehmlich, heißt es offiziell, nach ihrem zweiten Album von Sänger Paul Di'Anno getrennt. Der hatte sich in seiner Stimme ordentlich geschadet durch exzessiven Koks- und Brandy- und Drogenmissbrauch. Und er verpasste Auftritte, Einsätze, und für niemanden war es überraschend, auch nicht für Paul Di'Anno selbst, dass sie ihm dann irgendwann die Tür zeigten. Gott sei Dank hatte man vorher schon, weil sich das natürlich so ein bisschen angebahnt hat, Bruce Dickinson von einer Band namens Samson im Auge. Der hatte dort ordentlich Erfahrung gesammelt, die waren auch gar nicht so unerfolgreich. Aber da sich die Trennung von Paul Di'Anno und Maiden schon angekündigt hatte, war der relativ fix dann bei der Band dabei und tourte dann auch schnell mit Maiden. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Songs kommen, die wir uns genauer anhören wollen, ich habe mich in das Album reingehört, ich komme ja nicht so aus der Metal-Szene, aber könnt ihr mir eine Frage beantworten? Der erste Song, Invaders, der fällt, finde ich, ab. Also für mich ist das eher eine Rumpelrock-Nummer. Kann mir das jemand erklären, dass der Opener gar nicht so stark ist wie der Rest? Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich da an Interviews mit Steve Harris, dem Chef und Bassisten, der die Nummer auch geschrieben hat. Und der hat gesagt, wir wollten, sinngemäß, wir wollten eine schnelle Nummer am Anfang haben, so in your face. Das sollte einfach ein hardrock'n'rolliger Einstieg sein. Mhm. Ne? Als erste Visitenkarte für eine Platte. Haben Maiden ja später nochmal gemacht, auch Dekaden später mit irgendwelchen Rock'n'Roll-Nummern, Wildest Dreams, während danach nur noch 8-Minuten-Stücke kamen. Mhm. Haben sie bei Number of the Beast auch gemacht. Und Steve Harris hat auch mal gesagt, wir hatten halt nichts Besseres da. Also wir brauchen eine schnelle Nummer und wir hatten keine bessere. Wir hatten wohl nicht viel Zeit, Album in 5 Wochen aufgenommen und so weiter. Und das ist auch ein Überbleibsel, habe ich mal gelesen, aus ganz frühen Zeiten, Ende der 70er Soundhouse-Tapes. Damals hieß das Ding Invasion. Naja, war noch da, war noch gut, bisschen Staub abgepustet und dann ab dafür. Und Steve Harris hat tatsächlich in Interviews gesagt, dass er nicht zufrieden ist mit der Nummer. Und die haben die auch fast nie live gespielt. Mhm. Aber Patrick, du hast gesagt, du willst mal eine Lanze brechen für den Song, ne? Ich will eine Lanze brechen für den Song, weil ich natürlich, ich finde den tatsächlich ganz geil. Der hat nämlich genau das, was ich eben angesprochen sagte. Es hat so ein bisschen das Raue, das nicht so Perfekte und das Chaotische, total Überdrehte von der Punkmusik. Für mich hört sich das bei diesen Gitarrenläufen, dieses also was runter und wieder rauf geht, das hört sich auch schon ein bisschen so nach Mickey-Mousing an, so ein bisschen Zeichentrick-Feeling. Also es wirkt wie so ein kleiner überdrehter Hund, der durch die Wohnung rollt. Den Fachausdruck, den kenne ich ja noch nicht, aber super, ja, muss ich mir merken. Das fand ich sehr schön. Es ist einfach chaotisch, es ist schnell und sie wollten ja auch, glaube ich, einfach, sagt schon, eine schnelle Nummer haben, weil die Kollegen von Judas Priest das ja auch so gemacht hatten. Die hatten ja auch einen Album-Opener, der Invader hieß und der ähnlich schnell war und die waren damit sehr erfolgreich. Okay. Und deshalb dachten sie, ach, warum denn nicht damit auch probieren? Und natürlich hatten sie halt nicht viel anderes. Kommen wir gleich noch drauf, genau. Sprechen wir jetzt aber mal über einen Titeltrack, der Song, der dem Album den Namen gibt, The Number of the Beast, Opener der B-Seite des Vinyl-Albums. Bevor wir reinhören, müssen wir noch die Frage klären, was es mit der Bezeichnung The Number of the Beast, dieser tierischen Nummer, auf sich hat. Der Schauspieler Barry Clayton liest am Anfang des Songs 2 Stellen aus der Bibel vor. Genau genommen aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, Vers 12 und Kapitel 13, Vers 18. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Wehe dir, O Erde und Meer, denn der Teufel schickt die Bestie mit Zorn, denn er weiß, die Zeit ist kurz. Wer Verstand hat, der rechne die Zahl des Tieres, denn es ist eine menschliche Zahl. Seine Zahl ist 666. Ich muss ja sagen, Frank. Ich muss das, glaube ich, nochmal. Bei Barry Clayton habe ich mehr Gänsehaut. Ja, das stimmt. Mein Gott, Christoph, es ein Bibelzitat als Intro eines Rocksongs. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Ich meine, es steht dort geschrieben. Das ganze christliche Mittelalter ist voller grausamer Teufelsdarstellung. Warum ist jetzt ausgerechnet eine Rockband in den Augen vieler Christen in den USA im Pakt mit dem Teufel? Das verstehe ich nicht. Naja, das Böse gehört dazu, wenn man die Welt darstellt. Das kann man mal ganz allgemein sagen. Gibt ja auch Horrorfilme und Kriminalromane mit bösen Figuren und was weiß ich, so Geschichten faszinieren halt. Und man muss da ehrlich sein, passt ja auch meistens zur Musik im Heavy Metal. Ne? Wir singen ja selten über Shiny Happy People. Ja. Das ist auch nichts Schlimmes und auch nicht schwer zu verstehen. Ist ja wie mit Angel of Death von Slayer über den Nazi-Mörder Mengele. Ja. Da musste der Songwriter Jeff Hanneman auch immer erklären, warum muss ich da reinschreiben, dass der böse ist? Das solltet ihr selber wissen. Ne? Und er hat das dann noch nicht glorifiziert oder so. Und die Hardcore-Christen in den USA, die haben da einfach nicht richtig hingeguckt. Ähnliches Prinzip. Steve Harris hat mit The Number of the Beast im Song, dem Text, da ja auch nichts irgendwie gehuldigt. Den Gehörnten. Ja. Die haben nicht richtig hingehört und überhaupt nicht richtig aufgepasst. Da kann man eigentlich nur drüber lachen. Da steht das Wort Teufel und dann ist es in einigen Gegenden, insbesondere aber nicht nur in den USA, schlimm. Ne? Steve Harris hat mal deutlich gesagt, worum es geht. Der hat einen Albtraum gehabt, nachdem er einen Film geguckt hat, The Omen oder so, das weiß ich jetzt nicht sicher. Und da geht es nicht um Satans Anbetung, sondern der erzählt eine Geschichte. Fertig. Ja. Ich musste gestern, als ich das Skript hier für den Podcast geschrieben habe, direkt mal an die aktuelle Lehrplandebatte in den USA denken. Da wurde die preisgekrönte Graphic Novel Maus, die Geschichte eines Überlebenden, im McMinn County in Tennessee, aus dem Lehrplan gestrichen von den Schulen. In dem Buch geht es um den Holocaust aus Sicht eines Auschwitz-Überlebenden. Und die Begründung für die Zensur war unter anderem die Verwendung von Schimpfwörtern durch die SS-Schergen. Für mich unfassbar, das ist dieselbe vertrete Logik. Das Böse darf nicht dargestellt werden, weil es böse ist. Das ist so pervers, es klingt der beste Nährboden fürs Böse. Das ist jedenfalls meine Überzeugung davon. Und das ist in gewisser Weise auch die Botschaft des Plattencovers, Patrick. Ich fange es mal rückwärts an zu erklären und fange erstmal mit Eddie an. Eddie ist ja... wir wissen das alle, das Kult-Maskottchen von Iron Maiden, dieses Zombie-Wesen, was auch über Maiden-Fans hinaus bekannt ist. Und Eddie repräsentiert gewissermaßen, das hat Erfinder Derek Riggs mal gesagt, gewissermaßen mehr eine Idee. Und zwar die Idee, dass die Jugend von der Gesellschaft sozusagen verbraucht wird und sozusagen gar nicht als Jugend leben kann. Und das macht ihn auch gerade zu so einem wunderbaren Maskottchen. Denn Eddie, der kann einfach alles tun. Er ist all die verrückten, wahnsinnigen Gedanken, die so ein Halbstarker irgendwie vielleicht im Kopf hat, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, denn er ist ja verdammt nochmal ein Zombie. Was soll ihm schon passieren? Ja. Und bei Number of the Beast, da sehen wir ja Folgendes. Wir sehen zum einen ganz unten den ganz kleinen Eddie. So überall lodern Flammen und in der Mitte ist der ganz kleine Eddie, der an Schnüren hängt und von jemandem kontrolliert wird, nämlich von dem Teufel, der grinsend in die Kamera quasi die vierte Wand durchbricht und den Zuhörer oder Zuseher sozusagen anschaut und sich relativ mächtig fühlt. Das Problem ist, er merkt selber gar nicht, dass er selber an den Schnüren hängt und oben drüber steht dann wieder der noch größere Eddie, der ihn wiederum kontrolliert. Also das ist ja irgendwie schon wieder ein bisschen lustig. Also diese von der Bibel oder von der Kirche erschaffene böse Figur des Teufels, mit der sie seit Jahrhunderten den Menschen Angst macht vor Hölle und Fegefeuer. Und dann aber wieder der Eddie, der dann die wiederum kontrolliert und Sachen macht, worauf sie wieder anspringen. Das ist ja schon wieder ganz lustig. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass man jetzt natürlich super viel in dieses Cover reininterpretieren kann. Ist ja auch eines der bekanntesten Plattencover der Welt wahrscheinlich. Dass Derek Riggs, aber der Erfinder dieses Covers, selber sagt so, naja, eigentlich habe ich nur in den 70ern einen Comic gelesen und fand das Bild ganz cool und hab's dann gemalt. Er war unter Zeitdruck, hat das schnell gemacht. Und es war aber dann so gut. Eigentlich sollte es, das passt ja auch zum Cover, dieses Fegefeuer, was er drumherum herum ist. Ja. Es sollte es nämlich für den Song Purgatory sein, also übersetzt Fegefeuer auf dem Album Killer. Aber die Band und Manager Rod Smallwood fanden das Bild so gut, dass sie gesagt haben, naja, auf einer Single sieht das ja kaum einer. Lass uns das doch für ein Album nehmen. Ja. Dann musst du ja nochmal ran und noch ein neues Cover machen. Aber für ihn war da eigentlich keine tiefere Message drin. Aber ich finde meinen Ansatz trotzdem ganz nett. Ja, unbedingt. Also ich habe zwei Assoziationen gehabt. Also zum einen natürlich ging mir Sympathy for the Devil durch den Kopf, in dem es ja auch darum geht, dass das Böse in der Welt eigentlich vom Menschen gemacht ist, von you and me, also von uns allen. Und dass letzten Endes der Teufel von Eddie selbst geführt wird, würde das ja auch zeigen, wobei Eddie ein Zombie ist. Und das andere ist diese Manipulation. Also, dass wir manipuliert werden können, dass Menschen manipuliert werden können. Das ist ja auch gerade top aktuell, wenn man sich die Berichterstattung rund um die Ukraine anguckt und wie mit Fake News in Russland zum Beispiel die Leute gefügig gemacht werden. Das ist ja auch eine Art von Marionettenspiel. Finde ich das hochaktuell, das Cover. Diese philosophische Metaebene neben irgendwie einer coolen Zombie-Figur und einem Teufel und noch einer coolen Zombie-Figur. Das Cover hat da natürlich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und Rod Smallwood hat mal irgendwie gesagt, who's controlling who? Ja. Who's the evil now? Und so weiter. Also das steckt da bestimmt drin, aber vermutlich, also ich teile da die Einschätzung, die Patrick gerade geäußert hat, dass Derek Riggs hatte eine Idee, der hat ja viele Ideen gehabt, auch verrückte, und hatte wenig Zeit, und er hatte ja immer wenig Zeit, und er hat das dann einfach rausgeballert und ist vor allen Dingen cool. Man darf nicht vergessen, das waren Mitzwanziger, die nicht im Hauptberuf Philosophiestudenten waren. Ja gut, das waren die Stones aber auch nicht. Und das ist richtig. So, jetzt aber zur Musik. Wir gehen mal rein in diesen markerschütternden Schrei am Ende des Intros von The Number of the Beast. Number of the Beast, die Nummer treibt ordentlich nach vorne zumindest. Kein Wunder, dass er ja auch als Single-Erfolg beschieden war. Und dann dieser Schrei von Bruce Dickinson, also der kann sich wirklich einreihen in die größten Rockschreie aller Zeiten, angefangen bei Joe Cocker wahrscheinlich, Christoph. Auf jeden Fall, da konnte Dickinson auch direkt zeigen im Titeltrack, was er kann. Klar, der hat eine ganz andere Stimme als Paul Di'Anno, der auch ein geiler Sänger war, aber Dickinson hat noch quasi dieses Sportliche in der Stimme, ganz hoch jodeln sozusagen und war damit ja auch stilprägend für alles. Und dieser Schrei kommt ja nach dem Intro. Nach diesem bisschen düsteren. Das hängt vielleicht zusammen, weil da gibt es nämlich die Geschichte, dass Martin Birch, der Produzent, legendärer Produzent, hat Black Sabbath gemacht, Rainbow und so weiter, Bands, von denen Maiden allesamt Fans waren, der hat bei diesem vergleichsweise ruhigen Intro Dickinson das 1000-mal wiederholen lassen. Dickinson hat gesagt, nee, ist doch gut jetzt. Birch sagt, nee, mach's nochmal. Und es ist überliefert, dass Bruce dann irgendwann angefangen hat, die Möbel durch die Gegend zu schmeißen. Und direkt danach kommt der Schrei. Den haben sie wahrscheinlich eingeplant gehabt, aber vielleicht bei der richtigen Aufnahmereihenfolge hat er noch ein bisschen extra Wut im Bauch gehabt für dieses Ding. Und das hört man auch. Ja, manchmal bringt es ja, wenn man getriezt wird und dann in die Stimmung reinkommt, ist ja auch bei Schauspielern unter Umständen die richtige Methode eines Regisseurs. Und nichts anderes ist ja ein Produzent bei einer Albumproduktion. Er muss ja das Beste rausholen aus einer Band. Ich finde an dem Song ja den Solo-Teil am geilsten. Ist natürlich jetzt ein bisschen nerdy, aber wir haben alle dazu schon Luftgitarre gespielt. Da kommt das eine Solo, die Luftgitarre ist am Qualmen, ne? So, und dann kommt so ein kleiner Break und dann kommt so ein Basslauf. Und dann kommt das nächste Solo. Das heißt, man kann rein Gas geben, kurz durchatmen, vielleicht auch wild in die Gegend, Menge gucken und dann geht's weiter. Super Stelle, funktioniert nach 3 Bier hervorragend. Ich hab's für euch ausprobiert. Wie generös von dir, danke. Gerne doch. So, was mir jetzt übrigens gerade noch einfällt zu dem Song, nochmal zum Thema Cover. Denn ich habe vorhin bei der Recherche nochmal geschaut, das tatsächliche Single-Cover, um mal da weiter zu philosophieren, ist übrigens von dem Song Number of the Beast, ist dann Eddie via den abgerissenen Kopf des Teufels in der Hand präsentiert. Also im Grunde hat Eddie dann vielleicht auch über das Böse gesiegt. Keine Ahnung, wir haben nochmal mehr Platz da, um darüber zu philosophieren. Ach, das ist eine schöne Welt, wenn ein Zombie über das Böse siegt. Wunderbar. Es geht aber noch weiter, die Geschichte geht aber noch weiter. Diese Geschichte dieses Covers geht noch weiter, denn Anfang der 90er ist Bruce Dickinson ja ausgestiegen, hat aber noch eine Tour gemacht und dann haben sie Live-Platten rausgebracht, Real Life One, Real Dead One, von dieser Tour, von der alle schon wussten, dass es Bruce's letzte sein sollte. Und dann gibt es eine Live-Aufnahme, ich glaube von Hallowed Be Thy Name, und auf dem Cover haben sie dieses Number of the Beast Single-Cover aufgegriffen, nur der Kopf, den Eddie in der Hand hält, ist nicht mehr der des Teufels, sondern der von Bruce Dickinson. Wie selbstreferenziell, toll. Wie nett die zueinander waren, nicht wahr? Aber Number of the Beast, klar, die Nummer ist großartig und irgendwie Metal-Grundrechenart. Kann man nicht anders sagen. Das Witzige ist, der Schauspieler Barry Clayton war ja eigentlich nur zweite Wahl, denn eigentlich wollten sie ja für das Intro den Horrorfilmstar Vincent Price haben. Den kennt man vielleicht als den verrückten Erfinder aus dem Film Edward mit den Scherenhänden. Da hat er den Papa von Edward sozusagen, also den Papa von Eddie quasi gespielt. Und der wollte aber für die paar Sätze, die er sagt, $25.000 oder Pfund haben, auf jeden Fall jede Menge Holz. Und dann haben sie halt Barry Clayton genommen und ganz ehrlich, besser hätte es der Vincent Price auf keinen Fall machen können. Das ist einfach Kult. Natürlich darf auch eine Powerballade auf The Number of the Beast nicht fehlen. Die zweite Nummer auf dem Album macht das Gerumpel von Invader wieder gut. Hier kommt Children of the Damned. Children of the Damned, Kinder der Verdammten, eine Powerballade, aber ganz bestimmt kein Liebeslied wie so manch anderes Stück aus diesem Genre. Es sind gewaltige, furchterregende Bilder, die dort entstehen von brennenden Kindern. Puh, bricht einem fast das Herz, wenn man das liest und wenn man dann an die aktuellen Bilder aus der Ukraine denkt. Aber was steckt hinter dem Song außer den aktuellen Assoziationen, Christoph? Also grundsätzlich muss man sagen, dass Children of the Damned wesentlich mehr Fantasy hat, Gott sei Dank, als das, was ja leider in der Ukraine real ist. So ganz viel findet man nicht darüber, wovon der Song handelt. Ist mir auch noch in keinem Tresengespräch so richtig untergekommen. aber es gibt einen Film von 1964, so ein britischer Science-Fiction-Horrorfilm, der heißt Children of the Damned. Da geht es um Kinder mit übersinnlichen Fähigkeiten, ist eine Fortsetzung von einem anderen Film, der heißt Village of the Damned, da kommen die Kinder vor. Und die erste Zeile lautet ja, he's walking like a small child. Das kann sein, dass wie so oft Steve Harris sich wieder auf einen Film bezieht, den quasi nacherzählt oder einen Traum nacherzählt, das macht er ja öfter. Ja. Kann natürlich, Children of the Damned, habe ich mir gedacht, kann natürlich immer metaphorisch gemeint sein. Ne? Also das, wir sind die Kinder der Verdammten, also unsere Zukunft ist düster, um es mal prosaisch auszudrücken. Und der brennende Protagonist in diesem Text, und das fand ich als Kind mit Schulenglisch schon irgendwie faszinierend, da brennt irgendwie ein Mensch, as the flames sears his flesh, irgendwie sowas. Der muss nicht notwendigerweise ein Kind sein. Also hoffen wir mal. Vielleicht ist so einfach eine typische Fantasy-Geschichte. So dann war das meine, waren das meine aktuell beeinflussten Assoziationen. Ja, leider nachvollziehbar. Vielleicht ist Children of the Damned auch eine typische Fantasy-Geschichte, die gibt's im Metal ja öfter. Dickinson hat mal erwähnt, dass er so ein bisschen inspiriert war von Children of the Sea. Black Sabbath mit Ronnie James Dio, der ja immer so irgendwelche Märchen erzählt hat, bei denen es mehr auf den Klang als auf die Geschichte ankam, glaube ich. Children of the Damned ist halt, wie so oft bei Maiden am Anfang, der zweite Song, der dann eher balladesk ist, wie Remember Tomorrow auf dem Debüt. Und es ist tatsächlich eine ganz schöne Nummer, finde ich, die viel zu selten live gespielt wird. Wir haben ja hier die besondere Situation, dass hier gleich zwei Gitarristen dabei sind und zwei, ich zähle mich mal nicht mit, und zwei Gitarristen braucht es auch, um solche monumentalen Gitarren-Soli zu spielen, wie eben bei Children of the Damned. Geil. Ja, also Gitarren raus und nachspielen, ihr zwei. Was passiert da? Warum berührt uns dieses Solo so tief, Christoph? Weil die vor allem gut gemacht sind. Also Iron Maiden haben einfach sehr gute Gitarristen. In dem Song gibt es ja sogar mehrere Soli. Es fängt ja an mit einem sehr melodischen Intro-Solo. Ganz klassisch Maiden und auch musikhistorisch, das sind Classic-Rock-Harmonien. Die machen jetzt nicht irgendwas ganz Abgefahrenes oder abgefahrene Techniken, die erst 20 Jahre später bei den YouTube-Kids entstanden sind. Aber das ist tatsächlich gut gemacht, gut gespielt, sehr geschmackvoll. Und nach dem zweiten Chorus, und das ist ja, steht ja im Gesetzbuch der Rockmusik, nach dem zweiten Chorus geht man in ein, ich zitiere mal Lars Ulrich, fucking different universe, und dann kommt irgendein anderer Part. Und dann kommt was, finde ich super, und dann kommt was Maiden öfter machen und damit auch das Gesetzbuch noch weitergeschrieben haben, dann kommt so ein zweistimmiger Teil. Also die Gitarren spielen eine Wiedererkennungsmelodie, nicht ein freies Solo, sondern eine wiedererkennbare Melodie, und die spielen sie harmonisiert. Schön Terzien drüber oder Quinten, was weiß ich. Und das machen sie da, die haben viel Wishbone Ash gehört, Thin Lizzy und so weiter, ganz klar. Und danach geht's dann, steht auch im Gesetz, ein bisschen mehr ab. Und das ist dann so ein Solo von Adrian Smith. Da wird's sportlich dann, ja. Genau, da wird's sportlich, sehr richtig. Und da stehe ich ja drauf, mit Tapping und dem ganzen Kram, der da noch relativ frisch war. Und Adrian Smith ist ja von den beiden Gitarristen der Strukturierte. Der hat ja seine Soli auskomponiert. Da gibt's immer so Einzelteile, die man identifizieren kann. Und das hört man da auch. Und die haben alle eine Funktion. Also der steigert, der hat griffige Wiedererkennungswerte da drin. Das funktioniert einfach. Das ist gut geschrieben. Das ist nicht nur Gefiedel, ne? Was ja auch ganz geil. Das ist sehr schön, dass du Gefiedel sagst. Unser Kollege Christian Pfarr, der hier auch oft dabei ist im Meilensteine-Podcast, der sagt immer Gekniedel. Ja, geht in dieselbe, wenn Gefiedel wirklich zu hoch gekocht wird, dann wird's Gekniedel. Und wahrscheinlich gibt's noch eine Steigerung. Kann auch gut sein, mal richtig einen fliegen lassen. Gehudel kenne ich noch. Oder Gehudel. Gehudel und Gehudel kommt, wenn man es nicht kann. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe wieder was gelernt. Vielen Dank. Wie sagen es die Kollegen von Badesalz? Es ist und bleibt Gefuddel. Ja, scheiß Gefuddel. So ist es. Genau, die können es halt, Adrian Smith strukturiert und Dave Murray ist eher der Flüssige, der lässt die Pentatonik da einfach so schön durchrauschen, ja, und so weiter. Und das schnelle Solo ist aber Adrian Smith und ich finde, das hört man auch. Zum nächsten Stück auf The Number of the Beast und im Dialog vor der Nummer geht's wieder um Nummern. The Prisoner heißt das Stück und auch die Spionage-Fernsehserie der BBC, aus der der Dialog entnommen war. Und in Deutschland lief die Serie übrigens auch im ZDF, klar unter dem Titel Nummer 6, vielleicht erinnert sich jemand. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Da haben wir es wieder. The Prisoner, inspiriert vom Fernsehen der 60er in diesem Fall. Aber es war auch für die Band gar nicht so einfach, die Erlaubnis zu bekommen, da dieses Zitat einzubauen, Patrick. Ja, das ist richtig. Die Band waren, ich glaube vor allem Bruce Dickinson vorneweg, waren große Fans der Serie und wollten dieses Zitat oder was von diesem Song unbedingt thematisieren in einem Song. Sie waren aber, weil sie so große Fans waren, total nervös, irgendwie bei dem Regisseur und Hauptdarsteller Patrick McGoohan anzurufen. Dann musste Rod Smallwood, hatte dann wahrscheinlich das kürzere Streichholz gezogen als Manager und musste dann eben bei diesem Schauspieler anrufen. Und so rechte Fragen in der Musik, da kommen wir ja später auch nochmal drauf, sind ja immer so eine heikle Sache. Deshalb dachten sie sich, wir fragen mal lieber vorsichtig nach. Und sie riefen an und die ganze Band hatte sich ums Telefon irgendwie versammelt und Rod Smallwood, der auch super nervös war, hat die Geschichte einfach wohl völlig versemmelt und irgendwie so, ja, also wir sind hier eine Band und ja, wir wollen also ihre Serie, finden wir so toll und wir würden das gerne, also können wir das vielleicht bei uns in einem Song, so ungefähr muss ich das abgesagt haben. Und dann hatte er diese Frage irgendwie zusammengestammelt und dann waren sekundenlang irgendwie Stille am Telefon auf der anderen Seite der Schauspieler. Und nach ein paar Sekunden Stille sagte er einfach nur, do it. Also macht es einfach. Yeah. Die Band war super happy und konnte dann mit ihrer Lieblingsserie und dem Zitat und der Erlaubnis der Offiziellen konnten sie dann diesen Song The Prisoner machen. Der ist ja auch wieder typisch, wir hatten es ja vorhin schon mit dieser Adaption der TV-Serie. Filme, Bücher, ja. TV-Serien, alles wurde verwurstet in Songs, ne? Ja, absolut. Stimmt. Es waren so die Inspirationsquellen und eigene Träume. Das ist sowieso eine der schönsten Inspirationsquellen überhaupt, finde ich, zum Songschreiben. Einer der ob seiner griffigen Hookline beliebtesten Maiden-Songs ist A Run to the Hills. Das ist harter Stoff. Run to the Hills klingt im Refrain fröhlich nach Fangenspiel, aber spätestens bei der Textzeile Run for your life wird klar, es ist alles andere als fröhlich, Christoph. Ja, es stimmt. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, in der Nummer geht es um die Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents durch Europäer und die Vertreibung der Ureinwohner. Ganz klar, nicht unbedingt fröhlich. Ich weiß nicht genau, wie Maiden darauf gekommen sind, aber die haben es ganz gut erzählt. Interessanterweise, die erste Strophe ist aus der Perspektive der Indianer, die über die Invasion berichten, geschrieben. Die zweite Strophe aus der Sicht der Soldaten mit fiesen Zeilen wie Chasing back to their holes, also wir jagen sie zurück in ihre Löcher. Die dritte Strophe ist dann mehr so gemischt, auch mit ein paar harten Zeilen, Raping the women and wasting the men. Da geht es tatsächlich um einen geschichtlichen Ablauf sozusagen. Der Chorus ist natürlich totaler Ohrwurmzucker und ich erinnere mich, wie ich auf der Reunion-Tour Ende der 90er in Essen auf der Show war und das war die letzte Nummer. Und da war natürlich die Euphorie schon ganz hoch und bei der allerletzten Nummer beim Chorus waren wirklich alle Arme unten und alle laut und ich habe viele Konzerte gesehen, wie wir alle, und das war natürlich ein Knaller. Der Chorus ist Gold, ganz klar. Das Stück war die erste Musik, die die Welt von Maiden mit Bruce Dickinson am Gesang gehört hat. Das war nämlich die erste Single. Zwei Wochen oder ein paar Wochen vor dem Album kam die raus. Die mussten sie auch ganz schnell fertig machen, weil die mal wieder eine Tour am Start hatten. Und weil die Single halt raus sollte. Und da hat, ich kann mich dann natürlich nur reindenken, ich war da irgendwie 8 oder so, da hat die Welt natürlich geguckt. Ne, mit erster Song mit dem neuen Sänger und dann so ein Könner. Ne, der hat ja auch viel da oben rum gefiedelt, gekniedelt und gehudelt. Nein, gehudelt hat er nicht. So. Gehudelt hat er so gar nicht. Ne? Ja. So, und da hat die Welt wahrscheinlich geguckt und die allgemeine Headbangerschaft hat frohlockt. Das war ein Feuerwerk. Das als erste Single war einfach perfekt, um ihn als neuen Sänger zu etablieren. Und da waren die Tränen um den nicht mehr dabei seienden Paul Di'Anno aber, glaube ich, ganz schnell getrocknet, oder? Das glaube ich auch, obwohl es wahrscheinlich auch lange noch, wir kennen ja unsere Pappenheimer Fans gehabt, die sinngemäß gesagt haben, früher war alles besser, egal was. Ja gut, die gibt's ja überall. Trotzdem, der Text, ganz interessant, Bruce Dickinson hat mitgeschrieben, ne? Aber das durfte nicht so publik werden. Ja, es steht nicht im Kleingedruckten. Und das gilt auch für mehrere Songs auf dem Album. Ich weiß gar nicht, vielleicht wisst ihr, welche das sind, ich hab's nicht im Kopf. Children of the Damned, The Prisoner und Run to the Hills sind, ja, glaube ich, die drei Songs, ja. Dickinson war noch vertraglich in der Samson-Welt gebunden und durfte oder wollte noch keine Credits offiziell bei Maiden haben. Vielleicht hätten Samson oder das Management oder der Verlag dann noch irgendwie Rechte daran gehabt und das wollten die natürlich nicht abgeben. Dann hat Dickinson nominell wahrscheinlich ein paar Mark verloren, aber ich glaube, letzten Endes musste der keine Zeitung austragen schon und hatte auch gar keine Zeit, weil die immer auf Tour waren, muss man auch mal dran denken. Ja, also der hat mitgeschrieben, sie haben es nur keinem gesagt. Okay, ich glaube, er steht da als moralischer Unterstützer in den Credits sozusagen. Nicht schlecht. Vielleicht Berater. Er hat mal erwähnt, dass ihn die Harmonienfolge von My Way von Frank Sinatra zu der Komposition inspiriert hat. Finde ich auch eine ganz interessante Geschichte. So, jetzt müssen wir alle im Kopf mal summen und singen. Also ich höre es nicht. Ihr? Nee. Das war auf einem Vortrag. Vielleicht wollte er auch nur mal ein bisschen Aufmerksamkeit an der Stelle. The Number of the Beast war ein durchschlagender Erfolg. Und das, obwohl die Band gar nicht so ganz zufrieden war mit dem Album. Wir hatten es ja schon davon. Der Opener Invaders ist, sagen wir, kein Glanzstück oder nicht das Glanzstück auf dem Album, und die Single-Auskopplung von Run to the Hills kam Total Eclipse auf die B-Seite. Später hätten Iron Maiden die Nummer gerne gegen Gangland auf dem Album getauscht, weil das auch nicht als besonders stark gewertet wurde. So kann es gehen. Aber Patrick, da haben Iron Maiden damals ja etwas mit sich gehadert, weil ihnen einfach die Zeit davon gelaufen ist bei der Produktion. Ja, das war das Ding. Paul Di'Anno war ja relativ schnell raus, Bruce Dickinson war schnell da und wir haben es ja schon gesagt, die nächste Tour stand an, es sollte ein Single, es sollte ein Album kommen. Und das Problem ist bei der ganzen Geschichte gewesen, da durch diesen ganzen Stress mit dem Ausstieg von Paul Di'Anno, Bruce Dickinson neu dabei und dem ganzen Getoure hatte Steve Harris, der Hauptsongwriter, kaum Zeit, irgendwas zu schreiben vorher. Das heißt, er hatte ein Album zu machen und saß vor einem leeren Blatt Papier. Und das, also, er stand unter enormem so sehr. Druck. Ja. Ich glaube, das kennen auch viele Schriftsteller, diese Angst vor diesem weißen Blatt Papier. Also er hatte enormen Druck und enormer Druck ist meistens schlecht. Aber was gut war an dieser Situation, alles, was er ja an Material gehabt hätte, wäre ja im Grunde genommen auf Sänger Paul Di'Anno abgestimmt gewesen. Also gar nicht auf das ganze Können von Bruce Dickinson. Also etwas auf die etwas rauere Stimme und nicht vielleicht auf diesen Falsettgesang, den Bruce ja auch so gut kann. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir hätten dieses Material von Bruce Dickinson gesungen bekommen, dann würden wir wahrscheinlich jetzt nicht über diese legendäre Platte sprechen, über die wir heute sprechen, denn dieses Tabula Rasa, dieses Wir haben nichts, gab der Band natürlich die Chance, was komplett Neues auszuprobieren und mit dieser neuen Energie dann auch schnell neue Songs zu schreiben, was ganz gut funktioniert hat. Hat natürlich alles einigermaßen viel Zeit gekostet und wenn man dann vor allem mit Martin Birch noch einen Produzenten hat, im Studio, wir haben es ja schon gehört, der lässt die Leute gerne mal länger etwas machen und nochmal wiederholen, ständig wiederholen, ständig wiederholen, ständig wiederholen. Dann dauert das halt auch alles wieder länger. Und wenn man so viel Zeit für die Aufnahmen braucht, dann hat man natürlich weniger Zeit an anderer Stelle. Also beim Mixen, beim Mastern, beim Produzieren und natürlich auch bei Entscheidungen, wie zum Beispiel, packen wir jetzt Gangland drauf oder Total Eclipse? Sie haben sich damals für Gangland entschieden und sagen dann, ja, war die falsche Entscheidung. Das Gute ist, 1998 haben sie die Platte nochmal veröffentlicht und einfach Total Eclipse mit draufgeschmissen. Wir haben jetzt also beide da. Genau. Und das war dann sozusagen dieser Zeitdruck, der das ganze Album so ein bisschen vielleicht rumpelig gemacht hat am Anfang, wie ihr gesagt habt, aber vielleicht sind es auch genau diese Stellen, dieses Album so legendär machen. Vielleicht ist das Album auch präziser sozusagen, also schnickschnackloser, weil die wenig Zeit hatten. Die haben tatsächlich ein paar alte Songs, habe ich mal gelesen, wiederverwendet, aber da war nichts fertig. Und dann haben sie die fertig gemacht und dann waren das so und so viele Lieder und dann wurde nicht noch irgendwie eine Extrastrophe oder noch ein fucking Different Universe nach dem zweiten Chorus reingeschraubt, sondern fertig. Jetzt ist das bei Maiden ja anders, den sagt ja keiner mehr, die Zeit ist vorbei, deshalb sind die Songs 9 Minuten lang und 6 Minuten braucht man nicht. Aber das ist gut, ist eine andere Diskussion. Vielleicht ist das Album deshalb so präzise auf den Punkt und um ein altes Klischee zu gebrauchen, da ist halt kein Fett dran, das nicht dazugehört. Ist auch vielleicht in Invaders für Frank. Ja, meine unbedeutende Meinung dazu. Die letzte Nummer auf The Number of the Beast ist Hallowed Be Thy Name, von vielen Fans als eines der besten Heavy-Metal-Stücke überhaupt verehrt. Eine epische Geschichte von über 7 Minuten Länge. Hallowed Be Thy Name, geheiligt sei dein Name, ein Zitat aus dem Vater Unser. Auch im letzten Stück der Platte ein Bibelbezug. Eine monumentale Nummer ist das. Und um was geht's, Christoph? Ja, das Thema ist tatsächlich auch monumental. Da geht's nämlich, und drunter macht man's ja eigentlich nicht, um den Tod. Mich hat das auch schon als Teenie fasziniert. So viel Englisch habe ich dank Langenscheid dann doch noch verstanden. Es ist nämlich die Geschichte einer Person, eines Gefangenen, der gehängt werden soll am Morgen der Vollstreckung seines Todesurteils. Da wartet in der Zelle, I'm waiting in my cold cell und so weiter. Und dann macht er sich Gedanken kurz vor seinem Tod darüber, was jetzt passiert, wo seine Seele hingeht und so weiter. Fast schon ein bisschen philosophisch. Mhm. Vielleicht nicht philosophisch, also werden keine Antworten gegeben. Durchaus oder so. In vielen Songs schon besprochen worden, dieses Thema. Ist ja auch sehr tiefgründig. Genau, ne? Klassisches Menschsein sozusagen. Ja. Und Harris hat das geschrieben mal wieder und er hat sich halt Gedanken gemacht, wie sich das wohl anfühlt. Und die Jungs haben das dann auch entsprechend episch umgesetzt. Das ist keine 3 Minuten Rock'n'Roll-Nummer, wie du schon gesagt hast, sondern quasi ein Vorbote dessen, was bei den neuen Maiden der letzten 20 Jahre Standard ist. Die bauen Sachen auf zu einem Klimax und bauen sie am Ende vielleicht auch wieder ab, sozusagen. Das heißt, die steigern. Das ist nicht flach, sondern da passiert viel und das Ganze ist sehr episch gehalten. Vor allen Dingen wieder mit einer grandiosen Gesangseinlage von Dickinson, der mal zu dem Stück, habe ich ein schönes Zitat gelesen, gesagt hat, das ist wie dem Publikum eine Geschichte erzählen. Und ich erinnere mich noch, das können jetzt die ganzen Leute, die zu der Zeit, wie ich, Teenie-Headbanger waren, nachvollziehen. Ich habe also meine Kassettenkopie gehabt von Number of the Beast und hatte so einen Radiowecker im Kinderzimmer und der hatte eine Sekundenanzeige und damit habe ich ausgemessen, wie lang Dickinson dieses Low am Anfang hält. Und das dann verglichen mit der Live-Platte natürlich. Live-Platte ein bisschen kürzer, egal. Waren, glaube ich, 23 Sekunden. Ich möchte aber die Hand dafür nicht ins Höllenfeuer halten jetzt. Aber ich fand das natürlich faszinierend und da passiert auch viel in der Nummer, was ein Maiden-Standard ist und was auch bei anderen Bands so ein bisschen auftaucht. Da reden wir bestimmt noch drüber. Ja, hören wir mal rein. Stilistisch. Da war schon das Totenglöckchen am Anfang, ne? Oder die Totenglocke eigentlich. Da sitzt man doch direkt aufrecht. Ja. Doesn't have much Also die Spannung hier aufzubauen ist einfach meisterhaft, wie sie da, wie das schleppt, ne? Allerdings. Jetzt kommt's. Sensationeller Übergang. Wie das verbindet, ne? Wie? Und jetzt? Und am Ende hat er noch einen draufgesetzt. Da war noch mal Luft ja. Da, ne? Und jetzt geht es also tierisch ab. Diese Art, die Dinge miteinander zu verbinden, die Spannung aufzubauen, Tension and Release, sensationell gemacht. Und das geht in dem Stück ein paar Mal hin und her. Und immer wieder hast du das Gefühl, hier ist Spannung drin. Ja, Maiden können das gut und machen da ihre bekannten Stilmittel halt wirklich, oder die machen das Beste daraus. Das ist letzten Endes, wenn man es analysiert, kein Hexenwerk. Ja. Das ist auch alles Pentatonik oder irgendwie Dur-Moll ganz geradeaus. Glaube ich. aber die setzen es halt sehr gut ein. Auch wieder diese zweistimmigen Gitarren mit einem Wiedererkennungswert. Ne, da haben sie auch viel geprägt im Heavy Metal, was die zweistimmigen Gitarren angeht. Und diese Läufe, die am Anfang schon kommen und ganz am Ende von diesem Stück, nach 7 Minuten nochmal, diese Single-Note-Läufe, die höre ich zum Beispiel immer bei Fade to Black von Metallica am Ende. Ja, riesen Maiden-Fans waren. Ja, und Maiden bauen das halt auf, allein schon dieses Intro. Da haben wir alle drei sehr andächtig zugehört, bin ich ziemlich sicher. Ja, und zum wiederholten Male heute schon. Genau, und dann haben es aufgebaut, Maiden diese Spannung, und da geht der Song los, und dann gibt es zum Start der Strophe gibt es halt diesen Stopp, und es wird da irgendwann nochmal schnell, und es gibt wieder Gitarrensoli. Alles sehr wechselhaft. Also das ist nicht eine Stimmung sozusagen, also die Stimmung ist konstant, aber es ist nicht eine Farbe wie in einem guten Blues-Song oder sowas, sondern da gibt's Peaks and Valleys, wie man so schön sagt. Und damit ist Hallowed Be Thy Name natürlich auch eine Grundlage für viele Maiden-Epen und damit auch für viele epische, sprich lange Songs in der Metal-Welt, weil, also, haben ja alle bei Maiden zugehört, alle. Aha. Und das Schöne ist ja auch bei diesem Gitarrenspiel oder bei den Songs generell, sie überfrachten das nicht so, sondern es ist wirklich, diese Melodien sind klar nachvollziehbar. Sie sind im Grunde genommen, ich will jetzt nicht mehr so nach, aber einfach in Gänsefüßchen. Man kann klar nachvollziehen, wo geht es hin. Sie nehmen einen so ein bisschen immer an die Hand, wo geht es hin, wo kommen wir her. Es wirkt alles sehr, sehr organisch, wie das ineinander übergeht. Und ich glaube, genau das macht sie auch so einflussreich, oder genau dazu, dass so viele Menschen oder so viele Musiker und Metal-Musiker sich gerne daran, an diesen Mechaniken, die sie doch benutzen, irgendwie bedienen. Mhm. Klar. Eine interessante Nebengeschichte zur Entstehung des Songs ist ja, dass es auch noch zu einem Plagiatsstreit kam, Patrick. Ja, es geht genau um zwei Songs. Zum einen um Hallowed Be Thy Name, so vom Number of the Beast Album, und vom Song The Nomad vom Album Brave New World. Also es geht bei Hallowed Be Thy Name nicht um irgendeinen Song vom Album, sondern einen, der, wie gesagt, viele schon sagen, das ist der beste Maiden-Song, vielleicht der beste Metal-Song überhaupt, und also auch ein absoluter Fan-Liebling live. Und genau da sollen Steve Harris und Dave Murray bei der Band Beckett und dem Song Life's Shadow ein paar Songzeilen stibitzt haben. Und was soll man sagen? Die Verbindung zwischen Beckett und Maiden ist auch ohne Musik schon da. Also da ist ein guter Nährboden da. Also Steve Harris war als Teenie selber Fan der Band, hat sie auch live gesehen als Teenie. Und zufälligerweise war Maiden-Manager Rod Smallwood vorher auch der Manager von Trommelwirbel Beckett. Aber das ist natürlich nur ein Nährboden und sagt noch gar nichts. Aber wir hören mal direkt quasi in die gestibitzten Songzeilen rein. Zuerst mal bei Beckett. Es geht insgesamt um 6 Zeilen. Beckett schreibt in dem Song Life's Shadow: Mark my words, my soul lives on. Please don't worry, cause I have gone beyond to see the truth. Das ist Beckett. Und Maiden schreibt: Mark my words, believe my soul lives on. Don't worry now that I've gone to seek the truth. Also bei der letzten Zeile ist eigentlich nur noch das K dazu gekommen. Nun, so weit, so eindeutig. Jetzt wird's allerdings kompliziert. 2017 hat der ehemalige Sänger der Band Beckett, Steve Harris und Dave Murray von Iron Maiden verklagt, dass sie bei Beckett geklaut haben. Die Jungs von Maiden waren dann so ein bisschen verwirrt, weil sie hatten sich nämlich Jahre vorher schon mit einem anderen Bandmitglied von Beckett, Robert Barton, zusammengesetzt und mit ihm abgeklärt, dass sie das wohl machen dürfen. Da soll dann auch Geld geflossen sein, wie viel, keine Ahnung. Problem an der Geschichte ist aber, Robert Barton von Beckett stand zwar als Co-Autor mit bei den Songs dabei und auch mit bei Hallowed Be Thy Name, aber die Textpassagen, die waren gar nicht von ihm, also die Maiden genommen hat, sondern von Sänger Brian. Und der wusste allerdings nichts von der Absprache und ein Dokument über diese Einigung soll es wohl auch nicht gegeben haben. Blöd für Maiden, also gab es dann 2017 die Klage des Sängers. Maiden haben dann während des Gerichtsstreits den Song nicht mehr live gespielt, natürlich ein großer Minuspunkt für die Fans. 2018 gab es dann aber die Erleichterung, zum einen bei den Brieftaschen von Maiden, denn die haben bei der außergerichtlichen Einigung dann nochmal rund 100.000 Pfund an Brian Quinn gezahlt, aus Angst, dass der Gerichtsstreit und die Anwaltskosten doch deutlich höher werden. So, und zum anderen gab es dann natürlich auch die Erleichterung bei den Fans, denn jetzt steht Hallowed Be Thy Name wieder mit auf der Setliste. Bisschen konfus, aber das Gute ist, wir haben den Song gut zurück. Gegangen. Ich habe gelesen, weiß nicht, ob die Anekdote stimmt, dass diese veränderten, sehr stark an Beckett angelehnten Textzeilen in Wirklichkeit ein Platzhalter waren, weil noch gar kein richtiger Text da war und weil eben die Studiozeit zu knapp war, sind die dann nicht rausgeflogen. Das ist gut möglich. Ja, so kann es ja passieren. Jeder, der mit Copy and Paste arbeitet und mal ein Dokument geschrieben hat, kennt diesen Effekt. Ne? Da hast du irgendwas da reingeschrieben, dann tauschst du einen Absatz um und leider vergisst du das rauszuschmeißen. Ist ja ganz ähnlich. Und was ich dazu auch noch gelesen habe, ist, dass diese Songzeilen, die dem Robert Barton diese Co-Autorenschaft für den Song verliehen haben, erst nachträglich in den Song sozusagen mit eingeflossen sind. Das heißt, er hat sich so ein bisschen in diese Co-Autorenschaft reingeschmuggelt, munkelt man. Aber genaues kann ich dazu auch nicht sagen. Wie auch immer, es ist einer der größten Rocksongs aller Zeiten geworden. Inspiration fällt nicht vom Himmel und manchmal sind eben die Grenzen zwischen abgekupfert und einfach nur unterbewusst mit reingenommen fließend. Man weiß es nicht. Und manchmal sind es auch nur Platzhalter. Auch das weiß man nicht. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Mitmachen. Großartiges Album. Hat mir riesen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.